warst mir in der S-Bahn aufgefallen. Dein flackernder Blick, der irrte hin und her. Dein blasses Gesicht, die Schatten unter den Augen, vergesse ich bestimmt nie mehr. Wenn's zum Regenbogen geht und der weiße Schnee fällt, wird's nicht immer Weihnachten sein. Doch Glück auf dieser Welt hab dich nie angesprochen, auch du hast nie ein Wort gesagt. Dabei hätte ich es tun sollen, ich habe es doch die ganze Zeit geahnt. Wenn's zum Regenbogen geht, der weiße Schnee der fällt, muss nicht immer Weihnacht sein. Noch Glück auf dieser Welt. Eines Tages war dein Platz leer. Die Alte gegenüber schlug die Zeitung auf. Da stand schon wieder eine Drogentote und dein Bild war ganz groß drauf. Wenn's zum Regenbogen geht und der weiße Schnee, der fällt, muss nicht immer Weihnacht sein. Hoffnung und Glück auf dieser Welt. Wenn's zum Regenbogen geht und zum Regenbogen geht, zum Regenbogen geht.